Ein Leben voller Zwänge, ein Leben voller Lügen. Wer hier versucht, spontan zu sein, kann nur sich selbst betrügen. Wirklichkeit bin ich hier keinem schuldig. Ich spiel euch etwas vor, denn ich brauche Geld. Seid nicht meine Mitmenschen und ich nicht mehr geduldig. Ihr seid jetzt meine Feinde, denen man nur Fallen stellt. Ich lebe für mein Volk und das bin hier nur ich. Ich widme ihm dieses Lied, doch ich zeige es euch nicht. Wirklichkeit bin ich hier keinem schuldig. Ich spiel euch etwas vor, denn ich brauche Geld. Ihr seid nicht meine Mitmenschen und ich nicht mehr geduldig. Ihr seid jetzt meine Feinde, die